Zogen wir durchs Land, stehen am Meeresstrand. Wie weit mag es immer sein, zu dem Roggenhain, zu der Heimat mein. Es ist Zeit, steht parat, gürt dich gut, Volkssoldat. Marsch, marsch, stoße erstes Chor, stoß nach Westen vor, nach Westen vor. Neues Heldentum, Fuß im Tag, Blick voraus, aus der Stadt.